Was macht gerade diese spezielle Droge so gefährlich? Drei Typen am Lagerfeuer 1969. Dann wollen wir mal, wie mache ich das denn? Wie tief die bürgerliche Angst vor dem Gras sitzt, zeigt Jack Nicholson in Easy Rider. Weil der Cannabis-Horror gemäß der Devise Alkohol ja Pot Nein noch in den 60ern kultur- und systembildend war. Und entsprechend sind der Kiffer und sein Joint in der Realität wie im Film Ausdruck für den radikalen Bruch mit der Gesellschaft. Gegenkultur. Versuch mal das anstatt. Anstatt der Whiskypulle. Das ist Gras. Nein, nein, das geht nicht. Ich meine, du musst den Rauch länger in der Lunge lassen, George. Easy Rider, der Mythos des Hippies, Woodstock-Feeling, Freiheit, Bewusstseinserweiterung. Zu all dem gehörte einst der Joint. Was Joe Cocker in Woodstock sang, Let's Go Get Stoned, war Hymne dieser Gegenkultur und gleichzeitig Credo der Kifferfilme. Ich hab einen Joint. Steck das Ding mal an. Hau mir jetzt den Kopf mal richtig voll, Mann. Die Cheech und Chong-Filme in den 1970ern begründeten das Genre Stoner-Movies, das dem Kiffer huldigte. Mit Jay und Silent Bob in der New Jersey-Filmreihe von Kevin Smith, in Michael Glavoggers Contact High, ein Genre, das sich kichernd verbeugte vor der dealenden Witwe Nigel Coles Grasgeflüster. Nicht zu vergessen, natürlich, Jeff Bridges als der Dude in The Big Lebowski. Also manchmal, da gibt's einen Mann, das ist der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und so einer war der Dude. Und das, obwohl er ein total fauler Sack war. Doch parallel zu den kiffenden Freaks erzählte das Kino immer auch die dunkle Seite. 1969 Easy Rider, aber nur zwei Jahre später spielte Al Pacino das Elend der Heroinsucht in Panic at Needle Park. Und mögen Requiem for a Dream oder Trainspotting drei Jahrzehnte später für den Drogenrausch eine wilde, faszinierende Ästhetik finden, eine, die den Film visuell quasi sprengt, so erzählen Darren Aronofsky und Danny Boyle doch am Ende vom Abstieg in die Hölle. Und mit Gegenkultur ist endgültig Schluss, wenn die Drogen zum großen Geschäft werden. Filmisches Zeichen ist jetzt nicht mehr der Joint, der Rauch, der aufsteigt, sondern die Kreditkarte und die Koks-Line. Die Nase Koks oder Crack oder Crystal Meth und Big Business. Jegliche Unschuld gegenüber dem Stoff ist den Geschichten darüber abhanden gekommen. Die Pablo Escobar-Netflix-Serie Narcos, wie Denis Villeneuves Film Sicario zeigen, wie sich die Grenze zwischen Gut und Böse im Drogenkrieg aufgelöst hat. Ist er von der CIA oder Sie? Er ist Berater des Verteidigungsministeriums, so wie ich. Nein, ist er nicht. Diese Thriller erzählen, wie das organisierte Verbrechen, wie die Kartelle, ganze Staaten zur Implosion bringen. Scheiße! Agent getroffen! Rein da! Stürmen! Rein da, schnell! Die Ordnung hat sich aufgelöst, die Gewalt explodiert. Und Erfolge... Sie haben hervorragende Arbeit geleistet, General. Erfolge im Drogenkrieg... Ich weiß nicht, ob ich das Geringste ändern konnte. ...verkommen zu PR-Makulatur. Der wortmächtige oberste US-Drogenkämpfer in Steven Soderberghs Traffic ist unwissend und naiv. Solche Verlautbarungen, Geschwafel. Eines der Kartelle muss von uns zerschlagen werden. Entweder Juarez oder Tijuana. Weil wir ein Zeichen setzen müssen. Hier kommt der Sun. Es war einmal. Es war einmal der Joint als Symbol des Widerstands gegen die verordnete Gesellschaft. Dope ist angeblich schlecht, aber in einer schlechten Welt ist es gut. Doch dieser Satz der kiffenden Ophelia in Oliver Stones Drogenthriller Savages von 2012. John sagt, Drogen sind eine rationale Reaktion auf den Wahnsinn. Der Satz ist nur noch nostalgische Erinnerung an 68er Zeiten. Eine naive wie absurde Geste angesichts des globalen mörderischen Geschäfts, das den Späthippies in Savages um die Ohren fliegt. Leg dich nicht mit den Kartellen an. Die Drogen tragen in diesen Thrillern ihrerseits fundamental dazu bei, dass die Welt immer wahnsinniger wird. Was sich im Drogenthriller in einer archaischen Brutalität entlädt, das ist im Vergleich zu den realen Bildern aus dem mexikanischen Drogenkrieg übrigens nahezu harmlos. Sicario oder The Counselor oder No Country for Old Men, sie sind auch Geschichten über komplexe Geldströme. Legal, illegal, scheißegal, das sagen jetzt nicht mehr linke Politaktivisten oder kiffende Hippies. Nein, das ist das Credo der milliardenschweren Drogenbarone. Und wenn die eine Bande, wenn ein Kartell zerschlagen ist... Konnten Lado und Azul ein neues Kartell gründen. Die Azulados. Heute erzählt der Drogenthriller und ist dabei ganz nahe an der Realität die klassische Sage von der Hydra neu. Schlägt man ihr einen Kopf ab, wachsen sofort neue nach.